Kriminalhörspiel von Werner E. Hinz. Bumerang. In den Hauptrollen Andrea Jonasson, Hans-Jörg Felmy, Harald Leibniz, Horst Sachtleben und Werner Schwier. Musik Frank Duval. Die Handlung spielt in Meudon, einem Vorort von Paris. Fahr nicht so schnell. Es ist doch Leichtsinn bei diesem ungewissen Licht. Ich kenne die Strecke. Trotzdem. Und muss diese Musik sein? Von mir aus stell das Radio ab, wenn es dich stört. Ich denke, Nicole, wir sollten doch noch einmal darüber sprechen. Und ich denke, es ist alles klar. Aber bitte sprechen wir noch einmal alles durch. Schaden kann es ja nicht. Da rechts muss gleich am Parkplatz kommen, da halte ich dann. Vorsicht, vor uns steht ein Wagen. Ich bin doch nicht blind. So, Robert, was hast du noch auf dem Herzen? Ich habe mir alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen, Nicole. Und ich weiß nicht, also, ein Mord schmeckt mir nicht. Ich meine, ein Mord, der wie ein Mord aussehen soll. Hast du einen besseren Vorschlag? Ja, man könnte ihn einfach verschwinden lassen. Spurlos verschwinden. Sowas kommt doch alle Tage vor. Du glaubst, man wird dann auch nur einen einzigen Franc auszahlen. Jede Versicherung will ihre Leiche haben. Gut. Also zugegeben, so geht es dann wohl nicht. Aber wenn wir es einrichten könnten, dass es wie Selbstmord aussieht. Na, stell dir das nur nicht so leicht vor. Die Polizei hat doch Augen im Kopf. Und dann die Selbstmordklausel. Während der ersten beiden Jahre braucht die Versicherung bei Selbstmord nicht zu zahlen. Und Andres Versicherung läuft noch nicht einmal anderthalb Jahre. Nein, Robert, wenn du nichts Besseres weißt. Man könnte es vielleicht wie einen Unfall arrangieren. Mit dem Auto gegen den Baum oder auf der Straße überfahren. Irgend sowas. Bei Unfall muss die Versicherung die doppelte Summe zahlen. Na großartig, 100.000 Franc statt 50.000. Und sie wird doppelt misstrauisch sein. Wird alle Hebel in Bewegung setzen. Das können wir uns nicht leisten. Nein, Robert, du kannst mir glauben, es bleibt wirklich nur ein Mord, der tatsächlich ein Mord ist. Es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Wir müssen nur überlegen, in aller Ruhe überlegen und nichts übers Knie brechen. Robert, ich kann nicht mehr. Ich ertrage dieses Leben mit ihm nicht länger. Lange genug habe ich es aushalten müssen, aber jetzt kann ich ganz einfach nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr, jetzt, seit wir uns kennen. Gefühle lassen wir einmal ganz aus dem Spiel. Das mit uns beiden ist kein Grund, die Dinge zu überstürzen. Schließlich haben wir noch unser ganzes Leben vor uns. Auf ein paar Wochen mehr oder weniger kommt es jetzt nicht mehr an. Doch, Robert, es kommt sogar sehr darauf an. Und nicht nur meinetwegen. In anderthalb Monaten ist die nächste Prämie für die Versicherung fällig. Mehr als 2000 Francs. In knapp 6 Wochen. Und André hat nichts wie Schulden. Hast du vielleicht das Geld? Nicole, du weißt genauso gut wie ich. Also muss es geschehen, bevor die Prämie fällig wird. Und auf den letzten Augenblick dürfen wir es nicht verschieben. Es bleibt wirklich nur unser Plan und je eher, desto besser. Hier, willst du auch eine? Nein, ich mag deine amerikanischen Zigaretten nicht. Aber wenn du durchaus rauchen musst, bitte sehr. Zu dumm. Kein Gas mehr im Feuerzeug. Hast du Streichhölzer in der Handtasche? Nein. Warte mal, da in dem Wagen vor uns, da sitzt doch jemand. Ich könnte hingehen und um Feuer bitten. Na, dann tu's doch, wenn du es ohne deine Zigaretten nicht aushalten kannst. Na, Gott sei doch nicht gleich so gereizt. Robert, immer wieder zwinge ich mich zur Ruhe, aber jetzt bin ich am Ende mit meinen Nerven. Irgendetwas muss geschehen und bald geschehen oder ich verliere den Mut dazu. Dann lassen wir es eben. Ja, ja, nun geh schon und hol dir Feuer. Aber bitte beeil dich. Musik. Ich kann sie ja leiser stellen. Deine Zigarette brennt ja gar nicht. Der Mann in dem Wagen vor uns hat mir eine Schachtel Streichhölzer in die Hand gedrückt und er war froh, dass er mich auf diese Weise rasch los wurde. Älterer Herr, weißt du, sitzt da mit irgend so einem jungen Ding auf dem Schoß im Wagen, soviel ich erkennen konnte. Tat mir beinahe leid, dass ich die beiden stören musste. Wie rücksichtsvoll. Mach bitte das Fenster etwas auf und sieh dich vor, dass keine Asche in den Wagen fällt. Ja. Also, was ist nun? Gut, Nicole. Du sollst recht behalten. Es gibt nur die eine Möglichkeit, wenn wir beides haben wollen. Deine Freiheit und die 50.000 Francs von der Versicherung. Aber wir sollten die Einzelheiten noch einmal ganz genau durchsprechen. Der kleinste Fehler kann uns für den Rest unseres Lebens ins Zuchthaus bringen. Also, erstmal, wann soll es geschehen? Möglichst noch in dieser Woche. Spätestens in der nächsten. Es kommt darauf an, wann meine Freundin Marion Zeit hat für einen Einkaufsbummel. Und André muss an diesem Tag natürlich zu Hause sein. Durch Marion bekomme ich mein Alibi. Den ganzen Tag über mit ihr in Paris. Oder sagen wir von Mittag an. Wir haben zusammen gegessen, haben die Kaufhäuser abgeklappert, sind in einem Modesalon gewesen. Da habe ich mit etwas Glück vielleicht das eine oder andere bekannte Gesicht gesehen. Und wenn ich dann nach Hause komme, Marion begleitet mich selbstverständlich und ich bitte sie noch auf einen Cocktail zu uns. Wenn wir also ins Haus kommen, wird sie André noch guten Abend sagen wollen und dann finden wir ihn und alles Weitere ist dann meine Sache. Ein hieb- und stichfestes Alibi, das du dir da zurechtgelegt hast, mein Kompliment. Aber ich... Mein Gott, Robert, auf dich kommt doch niemand. Niemand weiß, dass wir uns überhaupt kennen. Da sind wir viel zu vorsichtig gewesen. Niemand hat uns jemals zusammen gesehen. Niemand ahnt etwas von unserem Verhältnis. Ich weiß nicht, was du willst. Du bist doch völlig in Sicherheit. Also, an diesem Tag dann um 5 Uhr... Es wird erst um 6 dunkel. Unterbrich mich jetzt nicht. Natürlich kommst du um 6. Aber um 5 rufst du André an und verabredest dich mit ihm um 6 in unserer Villa. Du sagst am Telefon, dass du ihn um 6 Uhr aufsuchen würdest, um mit ihm über Kapitalsanlagen zu sprechen und berufst dich dabei auf eine Empfehlung von... Von Herrn Gontard. Von Direktor Gontard aus Liège. Merk dir den Namen genau. Gontard ist einer von Andrés besten Klienten, da beißt er sofort an. Direktor Gontard aus Liège, gut. Um 6 Uhr bist du vor der Villa und komm zu Fuß und nicht etwa mit deinem Wagen oder im Taxi. In unserer ruhigen Straße könnte das auffallen, man könnte dich bemerken. Du klingelst... André wird dich einlassen und in sein Arbeitszimmer führen. Und dann darfst du auch keinen Augenblick verlieren, Robert. Zwischen 7:30 spätestens komme ich mit meiner Freundin nach Hause. Keine Angst. Wenn ich ihn, also wenn er tot ist, dann gleich seinen Schreibtisch aufbrechen, alle Akten und Papiere durchwühlen und auf den Boden verstreuen. Und ein paar Akten im Kamin verbrennen. Und vergiss nicht, dass du die Handschuhe anbehalten musst. Keine Fingerabdrücke auf der Pistole oder sonst wo. Die Handschuhe werden deinem Mann auffallen. Du kannst ja sagen, dass du einen Ausschlag an den Händen hast. Ja, das geht. Ein paar Akten im Kamin verbrennen, damit es aussieht, als sei es wegen dieser Papiere geschehen. Und die Zigarre? Ja, ich weiß. Habe ich nicht vergessen. Eine ausgerauchte Zigarre mit ihrer Asche im Aschenbecher zurücklassen. Du hast aber nur eine halbe Stunde, falls wir früher zurückkommen. In einer halben Stunde ist alles erledigt. Verlass dich drauf. Ich benachrichtige dann gleich die Polizei von dem Mord. Die untröstliche Witwe brauche ich nicht zu spielen. Ist ja kein Geheimnis, wie ich zu meinem Mann gestanden habe und er zu mir. Übrigens noch eins, Nicole. Nur nicht, dass du dich gleich am nächsten Tag mit der Versicherung in Verbindung setzt. Das überlasse ich Duhamel. Der ist Andrés Rechtsanwalt. Er weiß mit allem Bescheid, soweit sich André in die Karten sehen ließ. Am besten, du tust so, als wüsstest du nichts von einer Lebensversicherung. Das würde mir die Polizei nicht abnehmen. Aber lass nur, das wird sich von selbst ergeben. Ist sonst noch irgendwas? Ich wüsste nicht. Dann fahren wir jetzt zu mir. Ich wollte noch einmal in meinem Geschäft nach dem Rechten sehen. Es ist 6 und um 6:30 schließen wir. Es ist doch wohl wichtiger, dass du dich erst einmal in unserem Haus umsiehst. Heute haben wir endlich einmal Zeit. André kommt erst mit der letzten Maschine aus Bordeaux zurück. Vor Mitternacht wird er nicht zu Hause sein. Meinetwegen, also dann fahren wir erst mal zu dir. So, der Bericht ist fertig, Chef. Was ist? Bitte, Herr Kommissar. Der Bericht über den Einbruch beim Senatspräsidenten. Ah, zeigen Sie mal her, Papier. Diamant mit einem D am Ende. Naja, da habe ich mich natürlich vertippt. Ja, lassen Sie, ich korrigiere das schon. Oh. Scheint aber sonst in Ordnung. Geht morgen auf dem Dienstweg an die Sûreté. Ja, Sie brauchen gar nicht so sehnsüchtig auf die Uhr zu schauen, Fabian. Naja, es ist ja nur... Ich bin nämlich heute Abend bei meiner alten Tante zum Essen eingeladen. Ach, bei Ihrer alten Tante. Ja. Naja, also Ihre kleine Freundin wird sich eben gedulden müssen, mein Lieber. Bis 8 wird hier die Festung gehalten. Und wenn sich Ihre Kleine inzwischen die Beine in den Leib steht. Ach, Chef, so hübsche Beine. Und so ein bemerkenswerter Leib. Wie wäre es mit einer Partie Bisik? Ja, gern, Chef. Ja, holen Sie mal die Karten aus dem Aktenschrank. Ja. Sie sind mir von gestern noch eine Revanche schuldig. Ja. Was ist, Nicole? Warum hältst du hier schon an? Also das verstehe ich nicht. Also wenn du bitte nicht in Rätseln sprechen würdest. Die beiden Fenster da und die Glastür daneben. Ich hatte bestimmt noch kein Licht angeknipst, als ich wegfuhr. Du glaubst Einbrecher? Ach, Unsinn. Das ist Andres Arbeitszimmer. Ich denke, er kommt erst mit der letzten Maschine aus Bordeaux. Das ist es ja. Ich möchte wissen, warum er früher zurückgekommen ist. Verdammt, dann aber nichts wie verschwinden. Er hat den Wagen nicht gehört, sonst wäre er ans Fenster gekommen. Ja, umso besser. Auf Wiedersehen, ruf mich morgen im Geschäft an. Nein, warte noch, Robert. Hast du die Pistole mit? Nicole, bitte keine Dummheiten jetzt. Hast du Angst? Wir haben doch noch gar nichts vorbereitet. Bleib sitzen. Ich komme gleich zurück. Natürlich, gerade wo ich mal gute Karten habe. Soll ich? Naja, ich gehe schon mal. Polizei Revier Meudon, Kommissar Clément. Bitte? Ach, sind Sie sicher? Ja, natürlich, wir kommen sofort. Darf ich nochmal Namen und Adresse notieren? Augenblick. Verviers, Rue de Luxembourg, Nummer 7. Welche Etage, bitte? Ach, Sie bewohnen die Villa allein? In 10 Minuten sind wir bei Ihnen, Madame. Und bitte nichts anrühren. Alles so lassen, wie Sie es vorgefunden haben. Nein, nicht nötig, Madame. Das erledige ich schon. Sagten Sie Verviers in der Rue de Luxembourg? Dieser Vermögensverwalter ist da, glaube ich. Ah, das war er. Tod? Etwa Mord? Ja. Selbstmord, sagt Madame Verviers. Oh, klotzig reich, heißt es jedenfalls. Mit einer bildhübschen Frau verheiratet. Und dann Selbstmord? Da glaube ich nicht dran. Also ich bewundere Ihre Menschenkenntnis, Fabien. Aber jetzt rufen Sie erstmal Dr. Brunon an, unseren zuständigen Polizeiarzt, und sagen Sie ihm... lassen Sie, das werde ich schon erledigen. Sie notieren diese Meldung und vergessen Sie die Zeit des Anrufs nicht. Moment, das war Verviers, Rue de Luxembourg, Nummer 7, um 19.43 Uhr. Was, schon 9? Geht die Uhr da richtig von mir? Auf die Minute, Chef. Naja, soweit wären wir hier ja wohl auch fertig. Mal ganz ehrlich, glauben Sie an einen Selbstmord? Mit frommem Kinderglauben kommt uns eins nicht weit. Man muss wissen und man muss es auch beweisen können. Ja, wir wissen, dass dort die Glastür zur Terrasse gewaltsam geöffnet wurde. Das kann schon vor Tagen geschehen sein, weil jemand den Schlüssel zur Tür verlegt hatte. Und dann der Zigarettenstummel im Aschenbecher. Der könnte von Verviers stammen. Noch eine letzte Zigarette, bevor er sich die Kugel in den Schädel jagte. Was für eine Marke war das übrigens? Die Zigarette? Nicht mehr festzustellen, schon zu weit aufgeraucht. Dem Tabak nach eine amerikanische, würde ich sagen. Na, Sie müssen es ja wissen. Ich habe mir Gott sei Dank das Rauchen abgewöhnt. Sonst aber keine einzige Zigarette hier im ganzen Arbeitszimmer. Und auch in Verviers Taschen keine Zigaretten. Keine Nikotinflecke an seinen Fingern. Also wenn das nicht auffällig ist... Und sonst ist Ihnen nichts aufgefallen? Doch, Chef. Ne? Die Pistole natürlich. Na also. Ja, dann rufen Sie jetzt am besten wohl Ihre alte Tante an. Für uns kann das hier eine lange Nacht werden. Ah, daran hat sich meine alte Tante schon langsam gewöhnt. Tante. Mir machen Sie doch nichts vor, Sie alter Schürzenjäger. Sie bleiben hier im Zimmer und achten auf das Telefon. Wenn Dr. Brunon anruft und das Untersuchungsergebnis durchgibt, mir kommt es vor allem auf den möglichst genauen Zeitpunkt an, wann der Tod eingetreten ist. Mhm. Tja, und nun werde ich mich mal mit den beiden da nebenan unterhalten. Die tun ja so, als hätten sie sich heute zum ersten Mal gesehen. Und warum soll das nicht stimmen? Am besten Sie rufen mich, wenn Dr. Brunon anruft. Geht in Ordnung, Chef. Aber bitte, behalten Sie doch Platz. Ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich Sie so lange warten ließ, aber die Formalitäten, der ganze Papierkram. Ich hielt es für das Richtige, gleich die Polizei zu benachrichtigen. Ja, das war es auch, Madame. In einem solchen Fall ist eine polizeiliche Untersuchung leider unumgänglich, auch wenn es sich um einen Selbstmord handelt. Aber nun scheint ja wohl alles soweit klar zu sein. Dann ist meine Anwesenheit wohl nicht mehr erforderlich, Herr Kommissar. Ich könnte ja auch nur Madame Verviers Angaben bestätigen. Ja eben, das sollen Sie ja auch, Herr. Pardon, wie war doch gleich Ihr Name? Galletti. Robert Galletti. Ach, Ausländer, Italiener. Geboren in Paris. Meine Eltern übersiedelten von Rom nach Paris. Ah, und Sie sind hier tätig? Mir gehört ein Antiquitätengeschäft am Boulevard Saint-Germain. Ah, Moment, Augenblick bitte. Galletti, Robert, Antiquitäten, Boulevard Saint-Germain. So, danke. Ja, und wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, eine Schilderung, wie Sie den Toten hier vorfanden und wann das war. Etwa um 7:30, Herr Kommissar. Kurz bevor ich die Polizei benachrichtigte. Nicht wahr, Herr Galletti? Ja, das kann ich bestätigen. Kurz vor 7:30 stiegen wir aus Madames Wagen. Ich achtete auf die Zeit, weil ich eigentlich noch in mein Geschäft wollte. Ach, Sie hatten eine Spazierfahrt gemacht. Naja, das Wetter war ja... Nein, keine Spazierfahrt. Herr Galletti ist wohl ein guter Freund des Hauses, Madame. Aber nein, wir haben uns erst heute kennengelernt. Pardon, Madame. Genau genommen schon vorgestern, jedenfalls am Telefon. Das verstehe ich nicht ganz. Ich werde es Ihnen erklären. Ich will meinen Wagen verkaufen. Sie haben ihn wohl draußen vor der Auffahrt stehen sehen, Herr Kommissar. Den Jaguar? Das ist ein prächtiger Wagen. Das ist doch noch so gut wie neu, so viel ich davon verstehe. Und den wollen Sie verkaufen? Ich habe meine Gründe. Ja, sicher, Madame. Also, Sie wollen ihn verkaufen? Ja. Und ich hatte deswegen eine Anzeige aufgegeben. Warten Sie... vor 4 Tagen... Vorgestern rief mich dann Herr Galletti an. Gerade an einem Jaguar sei er besonders interessiert. Aus Repräsentationsgründen. Solch ein Wagen imponiert natürlich der Kundschaft, Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Und weiter? Wir verabredeten für heute eine Probefahrt. Man will ja schließlich wissen, wofür man sein gutes Geld ausgibt. Und Madame holte mich dann von meinem Geschäft am Boulevard Saint-Germain ab. Ja, und als wir dann nach der Fahrt hierher kamen... Ach, Madame brachte Sie nicht wieder zu Ihrem Geschäft zurück? Wir wollten hier gleich den Kaufvertrag aufsetzen. Ja, und als wir dann ins Haus kamen, durch dieses Zimmer hier nach nebenan, da fanden wir... Nun, Sie wissen ja. Ja, bitte nicht so schnell, nicht so summarisch. Sie fanden Herrn Verviers, wie ich ihn dann später auch vorfand. Genau so. Und Sie beide gemeinsam. Wir gingen gemeinsam in Andres Arbeitszimmer hinüber. Zuerst sah ich gar nicht, was geschehen war. Er saß in seinem Schreibtischsessel mit dem Rücken zu uns und ich sprach ihn an und erst, als er mir keine Antwort gab... Madame schrie plötzlich ganz erschrocken auf. Ich folgte ihr, ich war in der Tür stehen geblieben, als Gast in einem fremden Haus, Sie verstehen. Wie gesagt, ich folgte ihr und dann sah ich auch... Es war entsetzlich, Herr Kommissar. Mir ist jetzt noch ganz... Ja, das kann ich Ihnen nachfühlen. Ja, und da wir ja nun schon mal von Ihrem bedauernswerten Gatten sprechen, Madame... Bitte sein Alter und sein Beruf? 56. Er war eine Art Vermögensverwalter, Wirtschaftsberater. Er beriet seine Klienten über günstige Kapitalsanlagen. Mhm, ein verantwortungsvoller Beruf. Das weiß ich nicht, ich verstehe nichts davon. André hatte jedenfalls seinen Ärger damit, ewig Streitereien und Prozesse. Aber das Geschäft ernährte seinen Mann, wenn ich mich hier so umsehe. Also wirtschaftliche Schwierigkeiten scheinen dann wohl kaum der Grund für seine Kurzschlusshandlung gewesen zu sein. Er sprach mit niemandem über seine Geschäfte. Ach, auch mit Ihnen nicht? Verstehen Sie mich recht, Madame, ich suche nach einem Motiv. Ja, ohne zwingenden Grund jagt man sich nicht eine Kugel in den Kopf. Also, Geldsorgen nicht. Aber vielleicht, pardon, eine unglückliche Liebschaft. In seinem Alter können sich Männer so etwas sehr zu Herzen nehmen, aber naja, lassen wir das erstmal. Sie fanden also beide den Toten, nachdem sie von ihrer gemeinsamen Autofahrt hierher zurückgekehrt waren. Bleiben wir doch gleich nochmal bei dieser Fahrt, die Sie vorgestern miteinander verabredet hatten. Ich verstehe nicht. Ja, gleich. Wann kam Madame mit ihrem Jaguar, um Sie abzuholen? Wir hatten 3 Uhr vereinbart, aber sie kam etwas früher. Etwa 10 Minuten. Möglich, dass es Gustave bemerkt hat. Ach, wer ist Gustave? mein Verkäufer. Ich gab ihm gerade noch ein paar Instruktionen. Wichtige Kunden waren sowieso nicht zu erwarten. Ja, und dann fuhren wir ab. Ziemlich pünktlich um 3. Also, Abfahrt 3 Uhr nachmittags. So, und wohin bitte? Erst einmal zum Bois de Boulogne. Auf welchem Weg? Darauf habe ich wirklich nicht so genau geachtet. Da saß ja auch Madame noch am Steuer. Vom Boulevard Saint-Germain an den Quai d'Orsay, wenn Sie es so genau wissen müssen. An der Seine entlang, über den Pont de Genat. Ach nein, über den Pont Mirabeau. Und dann über die Porte d'Auteuil ins Bois zum unteren See. Es gibt da am Westufer ein Café. Ja, das kenne ich. Ist entzückend gelegen. Ich erlaubte mir, Madame zu einer Tasse Kaffee einzuladen. Und Sie blieben dort wie lange? Oh, eine gute Stunde. Von 3:45 bis gegen 5. Ja, so würde ich es auch schätzen. Also bis gegen 5. Gut. Und dann? Dann übernahm Herr Galetti das Steuer. Wir fuhren vom Bois hierher nach Meudon, um den Kaufvertrag aufzusetzen. Aber das sagten wir schon. Ja, das sagten Sie schon. Es wundert mich nur, von 5 bis 7:30 waren Sie bis hierher unterwegs? 2,5 Stunden haben Sie für den Weg vom Bois nach Meudon gebraucht? Ach so. Ja, ich fuhr selbstverständlich nicht die direkte Strecke, Herr Kommissar. Ich wollte den Wagen testen. Geschwindigkeit, Fahrsicherheit, wovon man sich eben vor einem Kauf überzeugen muss. Ich machte verschiedene Umwege über Saint-Cloud und Versailles und Villa Coublay und dann erst hierher nach Meudon. Und Sie haben tatsächlich 2,5 Stunden gebraucht? Herr Kommissar, ich verstehe Ihre Fragen nicht. Sie werden mich vielleicht für pedantisch halten, Madame, aber solche zeitlichen Unstimmigkeiten, die machen mich richtig nervös. 2 Stunden, ja, die würde ich Ihnen ohne weiteres abnehmen bei den Umwegen, die Herr Galetti gefahren ist, aber 2,5? Wir haben den Aufenthalt auf dem Parkplatz vergessen, Madame. Ach, richtig. Unterwegs hielten wir ja noch eine gute halbe Stunde auf einem Parkplatz. In der Gegend von Sèvres war das. Es war schon ziemlich dunkel geworden. Ja, wir sprachen über die Kaufbedingungen, über die Anzahlung und die Raten. Alles auf einmal hätte ich unmöglich zahlen können. So viel wirft der Antiquitätenhandel nun auch wieder nicht ab. Ja, also eine gute halbe Stunde auf einem Parkplatz in der Gegend von Sèvres. Na bitte, da kommen wir doch mit der Zeit glänzend zurecht. Ja, bei einem Polizeibeamten muss eben alles seine Ordnung haben. Das müssen Sie schon verstehen, Madame. Ich verstehe nur nicht, was das alles mit dem Tod meines Mannes zu tun haben soll. Aber gar nichts, höchstwahrscheinlich gar nichts, Madame. Ich will mir nur ein klares Bild verschaffen. Ach, zu dumm. Bitte? Ja, ist nichts von Bedeutung. Ich merke gerade, dass ich meine Zigaretten im Büro liegen ließ. Aber das macht nichts. Ich rauche leider gar nicht und mein Mann war auch nicht Raucher. Aber vielleicht kann Ihnen Herr Galetti... Bedauere nicht. Ich rauche nur ganz gelegentlich mal eine Zigarette zur Gesellschaft mit. Beneidenswert. Rauchen ist allerdings mein einziges Laster, aber leider nur diese schweren amerikanischen Zigaretten. So etwas haben wir ganz bestimmt nicht im Haus. Aber ich bitte Sie. Also, nach einer halben Stunde brachen Sie vom Parkplatz wieder auf. Herr Galetti saß am Steuer und gegen 7:30 trafen Sie dann hier ein. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich etwas missverstanden haben sollte. Um 7:30 kamen Sie gemeinsam hierher, um die Einzelheiten des Kaufvertrages festzulegen. Ach, das sollte ich vielleicht noch sagen. Ich weiß zwar nicht, ob es von Bedeutung ist. Als wir hier ankamen, sah ich Licht im Arbeitszimmer meines Mannes und das überraschte mich. Er war heute früh nach Bordeaux geflogen und wollte eigentlich erst mit der letzten Maschine wieder zurückkommen. Weswegen nach Bordeaux? Geschäftlich, glaube ich. André hatte dort mehrere Klienten. Ja, wir kamen also ins Haus. Sie schlossen die Haustür auf. Sie war gar nicht abgeschlossen. Warum denn auch? Mein Mann war ja schon zu Hause. Ach, nicht abgeschlossen? Das Schloss war nur eingeschnappt. Also das wundert mich eigentlich. Menschen, die einen Selbstmord planen, pflegen sich einzuschließen. Aber, naja, natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Also, Sie öffneten die Haustür und kamen herein. Ich legte gar nicht erst ab. Ich wollte mich nicht lange aufhalten. Madame und ich gingen dann auch gleich durch die Diele hierher in den Salon und dann eben nach nebenan in Herrn Verviers Arbeitszimmer. Und dann, Sie wissen ja. Ja, dann fanden Sie den Toten und Madame benachrichtigte unverzüglich die Polizei. Und das hier, diese Pistole, die gehörte doch wohl Ihrem Mann. Sie lag neben seinem Sessel auf dem Teppich. Bitte, Sie können sie ruhig anfassen. Wir haben sie schon auf Fingerabdrücke hin untersucht. Ja, eine ähnliche Waffe hatte André wohl in seinem Schreibtisch. Doch, sie gehörte ihm. Hier das Monogramm AV, André Verviers. Das lässt sich ja auch nachprüfen. Ihr Mann wird doch wohl einen Waffenschein besessen haben. Also, Sie fanden den Toten und benachrichtigten sofort die Polizei. Ein paar Minuten können dazwischen schon vergangen sein. Sicher, Madame. Jedenfalls haben Sie sehr besonnen und sehr umsichtig gehandelt, mit geradezu bewundernswerter Geistesgegenwart, wenn man bedenkt, welch schweren Verlust Sie eben erst erlitten hatten. Herr Kommissar Clément, ich will Ihnen keine Komödie vorspielen. Ich glaube, Sie sollten die ganze Wahrheit wissen. Pardon, wäre es nicht besser, wenn ich dann... Nein, bleiben Sie ruhig, Herr Galetti. Was ich zu sagen habe, ist kein Geheimnis. In unseren Kreisen jedenfalls schon längst nicht mehr. Kommissar Clément wird es durch gute Freunde ja doch erfahren. Als ich vor 6 Jahren Andrés Frau wurde, war es eine Liebesheirat. Nicht etwa, dass er nur eine attraktive Frau als gesellschaftliches Aushängeschild gesucht hätte oder ich einen reichen Mann als lebenslängliche Versorgung. Ich weiß, dass man damals so etwas annahm. Aber es war eine Liebesheirat, trotz des Altersunterschiedes. André war immerhin gut 20 Jahre älter als ich. Selbstverständlich eine Liebesheirat, Madame. Aber das änderte sich dann, gerade in letzter Zeit, in diesem Jahr. Und nicht, weil André geschäftliche Schwierigkeiten hatte. So? Ja, die hatte er. Er sprach nicht darüber, aber ich merkte, dass es mit seinen Geschäften bergab ging. An seinen ständigen Telefonaten merkte ich es, an seiner niedergedrückten Stimmung, wenn er seine Post gelesen hatte. An seinem ganzen Betragen. Aber das war nicht der Grund für unsere Entfremdung. Und vielleicht war es eine Art Torschlusspanik bei ihm. Immerhin ging er auf die 60 zu. Immer häufiger gab er sich mit anderen Weibern ab, mit irgendwelchen billigen Frauenzimmern. Er wurde mit ihnen gesehen. Die guten Freunde hinterbrachten es mir natürlich. Und er stritt es auch gar nicht ab, wenn ich ihn zur Rede stellte. Ja, so sah es in Wirklichkeit mit unserer Ehe aus. Ja, und dann, vor 3 Wochen etwa, hatten wir eine Aussprache. Wir beschlossen, uns zu trennen. Sie wollten sich von Ihrem Mann scheiden lassen? Wir wünschten beide keinen Skandal. Es ist so peinlich, vor dem Scheidungsrichter schmutzige Wäsche zu waschen. Rechtsanwalt Duhamel riet zu einer Scheidung in beiderseitigem Einverständnis. Duhamel? Kennen Sie ihn? Ja, ich hatte gelegentlich mit ihm zu tun. Er wohnt ja hier in meinem Revier. Ein sehr guter Anwalt. Also Scheidung im beiderseitigen Einverständnis. Und wie sollte Ihre Zukunft gesichert werden, Madame? Darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Irgendwie hätte ich mich schon durchgeschlagen. Mhm. Vielleicht Sicherung durch ein Testament zu Ihren Gunsten? Ach, wissen Sie, ich hätte kaum mit einer Erbschaft rechnen können. Schon diese Villa hier ist bis unters Dach verschuldet. Und deshalb wollte ich auch meinen Wagen verkaufen, um etwas Geld in die Hand zu bekommen. Für die erste Zeit nach der Scheidung. Und eine Versicherung? Madame, es ist mir schrecklich peinlich, diese privaten Dinge mit anhören zu müssen. Eine Lebensversicherung zu Ihren Gunsten, Madame? Von einer Lebensversicherung weiß ich nichts. Oder doch, vor ein paar Jahren war wohl mal die Rede davon gewesen, aber die Prämien waren dann doch wohl zu hoch für einen Mann in Andrés Alter. Natürlich, das liegt auf der Hand. Madame, würden Sie es für möglich halten, dass Ihr Mann in einem Anfall von Verzweiflung über die bevorstehende Trennung von Ihnen... Oh, dass das der Grund war? Nein, Herr Kommissar. Er hatte ja selber die Scheidung vorgeschlagen. Und so viel bedeutete ich ihm auch gar nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, dass ihm seine geschäftlichen Fehlschläge über den Kopf wuchsen. Und niemand, der ihm helfen würde, denn er hatte mehr Feinde als Freunde. Ach, das könnte für mich sein. Fabien? Ich erwarte nämlich einen Anruf unter Ihrer Nummer. Für Sie, Chef. Ah ja, Dr. Brunon? Ah, das ist gut. Nein, nein, Fabien, leisten Sie inzwischen ruhig den Herrschaften Gesellschaft. Madame, ich hatte vorhin noch keine Gelegenheit, Ihnen meine aufrichtige Teilnahme an dem schrecklichen Vorfall... Danke, Herr Galetti. Ich kann nur bedauern, dass Sie nun doch in diese entsetzliche Angelegenheit mit hineingezogen wurden. Ach, ich bitte Sie. Ache, erlauben Sie, werde ich hier wohl noch lange gebraucht werden? Darüber hat Kommissar Clément zu entscheiden. Es ist mir wirklich sehr peinlich. Der Polizeiarzt gibt dem Chef den Befund durch. Kann sein, dass Sie dann nach Hause kommen. Es geht immerhin schon auf 10. Man hat ja schließlich eigene Interessen. So, ich werde Sie nicht mehr lange aufhalten. Nur noch eine einzige Frage, die Sie mir übrigens beide beantworten könnten. Wo waren Sie heute in der Zeit von 5:30 bis 6? Von 5:30 bis 6? Wo wir da waren? Ja, ja, Sie haben mich ganz recht verstanden. Wo Sie da waren. Sie und Madame. Herr Kommissar, darf ich vielleicht erfahren, was diese Frage mit dem Selbstmord meines Mannes zu tun hat? Überhaupt Ihre ganzen seltsamen Fragen. Wenn hier etwas seltsam ist, Madame, dann doch wohl vor allem dieser Selbstmord. Was soll daran seltsam sein? Ja, das möchte ich aber auch gerne wissen. Ist Ihnen die Schusswunde in der linken Schläfe gar nicht aufgefallen? In der linken? Ach, richtig, es war ja wohl die linke Schläfe. Wenn Ihnen das seltsam vorkommt, Herr Kommissar, mein Mann war Linkshänder. Ja, das ist mir nichts Neues. Das Schreibzeug stand links auf seinem Schreibtisch. Er hatte verhältnismäßig frische Tintenflecke an der linken Hand. Überhaupt war seine linke Hand kräftiger ausgebildet als seine rechte, wie es bei Linkshändern ja wohl der Fall ist. Und was soll daran seltsam sein? Gar nichts, gar nichts. Er nahm die Pistole in die linke Hand und schoss sich in die linke Schläfe. So weit, so gut, Madame. Aber nun das Seltsame daran, das Unbegreifliche. Die Pistole lag rechts neben ihm auf dem Teppich. Und auf der Waffe fanden wir nicht die geringsten Spuren von Fingerabdrücken, weder am Kolben noch am Abzug. Aber das ist doch gar nicht möglich. Jedenfalls der erste Fall in den ruhmreichen Annalen der Pariser Kriminalpolizei, dass ein Linkshänder die Waffe in die linke Hand nimmt, sich eine Kugel in die linke Schläfe jagt und dann die Pistole säuberlich abwischt, um nur keine Fingerspuren zu hinterlassen und sie schließlich rechts neben sich auf den Teppich fallen lässt. Tja, und das alles, obwohl nach dem Gutachten des Polizeiarztes der Tod nach dem wohlgezielten Schuss auf der Stelle eingetreten sein muss. Zwischen 5:30 und 6. Ja, genauer wollte sich Dr. Brunon jedenfalls nicht festlegen. Erlauben Sie, dann kann es doch niemals Selbstmord gewesen sein. Ich bewundere Ihren Scharfsinn. Also Mord? Tja, wenn Sie keine andere Erklärung finden, Madame, dann sind wir derselben Meinung. Ja, das wäre ja schrecklich. Ein Mord, Madame, und so dilettantisch begangen, so ungeheuerlich naiv, mit Fehlern und Unterlassungssünden, die keinem Anfänger unterlaufen wären, wenn er sich nur halbwegs aus Zeitungen und Kriminalromanen informiert hätte. Sind wir in diesem Punkt auch derselben Meinung, Madame? Hören Sie, Herr Kommissar, mir gefällt Ihr Ton nicht. Soll das etwa heißen, dass Sie Madame Dervier verdächtigen aber wollen? Aber nein, Herr Galetti. Na, wenn schon, dann müssten Sie doch wohl alle beide dabei die Hände im Spiel gehabt haben, oder? Das ist eine so ungeheuerliche Anschuldigung. Madame Dervier, ich verstehe nicht, wie Sie dazu schweigen können. Mich überrascht es nicht. Dieses ganze Verhör lief doch nur darauf hinaus, mich zu verdächtigen. Uns beide, Madame. Also, pardon, wenn ich etwas richtigstellen möchte. Niemand hat Sie verdächtigt. Ich habe nur klipp und klar nachgewiesen, dass hier ein Selbstmord vorgetäuscht werden sollte. Wer das tat und warum, wer diesen Mord auf dem Gewissen hat, das will ich ja doch gerade erst herausfinden, nicht? Und ich wäre Ihnen zu unendlicher Dankbarkeit verpflichtet, wenn Sie mir beide dabei behilflich sein würden. Sparen Sie sich Ihre Ironie. Wir haben alles gesagt, was wir wissen. Ja, nur nicht, wo Sie zwischen 5:30 und 6 waren. Also bitte verstehen Sie mich doch, ich verdächtige Sie in keiner Weise. Ganz im Gegenteil, ich möchte doch nur nachweisen, dass Sie außerhalb jeden Verdachtes stehen. Und das sollen wir Ihnen glauben? Sicher könnte man Sie zu den Verdächtigen zählen, Sie beide, aber außer Ihnen gibt es da noch zahllose andere, die in dieses Haus gekommen sein könnten zwischen 3 Uhr, als Sie von hier wegfuhren, Madame, und 6 Uhr, als Ihr Mann nach polizeiärztlicher Feststellung nicht mehr am Leben war. Um 3 Uhr, als ich wegfuhr, war er noch gar nicht hier. Gut, dann engen wir den Kreis ein und sagen, zahllose andere, die zwischen 5:30 und 6 in diesem Haus gewesen und den Mord begangen haben können. Einverstanden? Und deshalb bitte, wo waren Sie nun zwischen 5:30 und 6? Aber das wissen Sie doch. Auf der Fahrt zwischen dem Bois de Boulogne und Meudon. Na, das weiß ich nicht, das behaupten Sie. Nun bitte ich Sie aber. Wie soll man beweisen, dass man bei Nacht und Nebel auf den Landstraßen herumgefahren Tja, ist? Das ist Ihr Problem. Vom Café am unteren See fuhren Sie, waren Sie, Moment, ich habe das aufgeschrieben, hier, schwarz auf weiß, fuhren Sie gegen 5 Uhr weg auf direktem Weg, hätten Sie bis hierher keine Stunde gebraucht. Ich habe Umwege gemacht, um den Wagen zu testen. Ja, das sagen Sie. Ja, und so war es auch. Warten Sie. Das muss doch die Zeit gewesen sein, Herr Galetti. Das war doch die Zeit zwischen 5:30 und 6, meine ich, als wir auf dem Parkplatz hielten. Moment. Sie hielten auf einem Parkplatz irgendwo in der Gegend von Sèvres, sagten Sie? Aber eine Zeit nannten Sie nicht. Es war um diese Zeit. Es war ja schon dunkel. Ich könnte Ihnen den Parkplatz zeigen, Herr Kommissar. Ich könnte Ihnen 100 beliebige Parkplätze in der Umgebung von Paris zeigen, Madame. Ein Parkplatz im Wald, irgendwo südlich der Autobahn an der Nationalstraße 187. Sicher gibt es dort Parkplätze. Ich zweifle ja nicht daran. Aber was wollen Sie damit beweisen? Jetzt fällt es mir wieder ein. Vor uns hielt ein dunkles Citroën-Coupé. Vor uns auf dem Parkplatz, meine ich. Schwarz oder blau. Also was glauben Sie, wie viele dunkle Citroën-Coupés es in Frankreich gibt? Ich glaube, der Wagen hatte eine Pariser Nummer. Ich weiß sie sogar noch. Ich hatte sie mir zufällig gemerkt. Ach nein. Doch. Das war, als Herr Galetti zu dem anderen Wagen ging, um sich Feuer für seine Zigarette zu holen. Mein Standlicht leuchtete die Rückfront des Citroën an. Ich saß in meinem Wagen und wartete auf Herrn Galetti. Und ganz unwillkürlich merkte ich mir die Autonummer. Ich sehe sie jetzt noch vor mir. Es war... Also Augenblick. Damit sich Herr Galetti nun nicht etwa auch noch ganz zufällig daran erinnert, bitte schreiben Sie mir die Nummer hier auf diesen Zettel. Und hier ist auch ein Bleistift, Madame. Bitte. Das war sie. Allerdings eine Zahl, die leicht zu merken ist. Und Sie sind Ihrer Sache ganz sicher. Sie irren sich nicht. Ich könnte es beschwören. Herr Kommissar, es muss sich doch feststellen lassen, wem der Wagen mit dieser Nummer gehört. Das wäre nicht weiter schwierig. Fabien? Chef? Ach so, Sie sind ja da. Sie haben gehört, erledigen Sie das gleich. Die zuständigen Herren möchten sich etwas beeilen. Also, Feuer für Ihre Zigarette wollten Sie sich holen? Ja, mein Feuerzeug funktionierte nicht. Kein Gas mehr. Sie haben es doch bei sich. Könnte ich es mal sehen? Bitte. Danke. Hier sind auch die Streichhölzer, die mir der Herr in dem Citroën gab. Wenn Sie die auch sehen wollen? Nein, mich interessiert nur das Feuerzeug. Hm. Das stimmt, kein Gas mehr. Nur, ich denke, Sie sind Nichtraucher. Das habe ich nicht behauptet. Nur gelegentlich hin und wieder mal eine Zigarette, sagte ich. Na, jedenfalls hatten Sie welche bei sich. Ich habe mir kurz vor der Abfahrt eine Packung eingesteckt, die in meinem Geschäft herumlag. Weil ich dachte, vielleicht raucht Madame. Ich wusste ja nicht, dass Sie... Ach, darf ich diese Zigaretten mal sehen? Es war nur noch eine drin. Die leere Packung warf ich unterwegs aus dem Auto. Oh, schade. Trotzdem haben Sie Glück. Ausgerechnet auf dem Parkplatz bekommen Sie Appetit auf eine Zigarette, Ihr Feuerzeug streikt und Sie bitten den Fahrer des Citroën um Feuer. Zufällig merkt sich Madame die Nummer des Wagens. Es war aber so. Der Herr in dem Citroën wird es Ihnen bestätigen. Ja, hoffentlich auch die Zeit zwischen 5:30 und 6:00. Wir haben sogar zwei Zeugen. Den Fahrer und ein Mädchen, das mit ihm in dem Wagen saß. Tja, den unbekannten Mörder werden Sie anderswo suchen müssen, Herr Kommissar. Hoffentlich sind Sie nicht enttäuscht. Aber wo denken Sie hin? Sie beide scheiden aus der Reihe der Verdächtigen aus, das ist alles. Tja, wir werden uns nun um jemand anderen kümmern müssen, der Ihrem Gatten nicht unbekannt war, Madame. Denn einen völlig Fremden hätte er wohl kaum so ohne weiteres ins Haus gelassen. So gut bekannt, dass jener sogar wusste, wo die Pistole lag. Na, es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten. Jedenfalls ein Bekannter Ihres Mannes, halten wir das mal fest. Der auch wusste, dass er Linkshänder war und so gut mit ihm bekannt war, dass er sich in aller Ruhe eine Zigarette anzünden konnte. Vielleicht eine von Andres Damenbekanntschaften. Ja, an dem Zigarettenstummel fand sich nicht die geringste Spur von Lippenstift. Also mit ziemlicher Sicherheit doch wohl ein Mann. Ja, dann natürlich. Also rekapitulieren wir mal. Ihr Mann erhält heute Nachmittag den Besuch eines Bekannten, vielleicht eines Geschäftsfreundes. Er führt ihn in sein Arbeitszimmer, sie scheinen in aller Ruhe miteinander gesprochen zu haben, während der Besucher seine Zigarette raucht. Ja, eine amerikanische übrigens. Aber dann kommt es irgendwie zu einer Auseinandersetzung und zu dem Schuss. Und der trifft ihren Mann ausgerechnet in die linke Schläfe, wie es sich bei einem Linkshänder gehört. Ja, das spricht doch wohl für einen Mord in voller Überlegung, geplant und ausgeführt. Tja, aber jetzt wird es rätselhaft. Plötzlich verliert der Mörder den Kopf. Er will einen Selbstmord vortäuschen, alles deutet darauf hin, aber er entfernt jede Fingerspur von der Pistole, anstatt dem Toten die Waffe in die noch warme Hand zu drücken. Auf diese Weise erhält man nämlich die prächtigsten Fingerabdrücke, wie man in jedem einschlägigen Kriminalroman nachlesen kann. Also keine Fingerspuren. Und dann wirft er die Pistole auch noch rechts neben den Linkshänder hin, kümmert sich nicht mehr um seine Zigarette, die ihm unter Umständen zum Verräter werden könnte, und geht etwa nicht zur Haustür hinaus, woran ihn ja doch niemand gehindert hätte. Nein! Gewaltsam öffnet er die Tür zur Terrasse und entkommt so ins Freie. Tja, also wenn das nicht nach blinder Panik aussieht. Aber warum nur? Vielleicht... Ja? Vielleicht hörte er Madames Auto kommen. Ja, damit konnte er doch nicht rechnen. Das ist eine bestechende Theorie. Nur zwischen 5:30 und 6:00 wurde ihr Gatte erschossen. Also sagen wir der Einfachheit halber gegen 6:00. Und Sie kamen doch erst gegen 7:30 mit Ihrem Wagen hierher. Also 1,5 Stunden für den Mörder. Mehr Zeit als genug, um inzwischen 10-mal in aller Ruhe die Spuren für einen Selbstmord zu arrangieren und das Haus zu verlassen. Aber stattdessen ein Fehler nach dem anderen, wie Sie dem krassesten Anfänger nicht unterlaufen dürften. Stattdessen diese geradezu sträflichen Unterlassungssünden. Das ist es, was ich nicht verstehe. Einerseits gar nicht ungeschickt in die Wege geleitet, alles darauf angelegt, den Eindruck eines Selbstmordes zu erwecken, und dann dieser primitive Dilettantismus, durch den er alles wieder verdirbt. Ah, das könnte Ihr Alibi sein, Ihr dunkler Citroën. Am besten sprechen Sie wohl mit dem Mann, Herr Galetti. Ja, Geduld, Madame. So weit sind wir noch nicht. Na, Chef, das ging doch verhältnismäßig rasch. Haben Sie die Auskunft bekommen? Aber natürlich. Der Wagen, dessen Nummer Madame angab, ist tatsächlich ein Citroën Coupé. Die Farbe konnte man zwar nicht nennen. Na, ist unwichtig. Und der Wagen gehört? Einem gewissen Jarval, Aristide Jarval. Der Herr ist einer der Direktoren des Crédit Lyonnais. Ach, Sie meinen an. Ach, immerhin eine Respektsperson. Sehen Sie nun endlich ein, dass wir die Wahrheit gesagt haben? Ich habe nie daran gezweifelt, Madame. Gehen wir jetzt erstmal nach nebenan. Das Telefonbuch liegt da auf dem Seitentisch. Ich habe die Telefonnummer schon notiert. Ja, Fabien macht nichts halb. Gervais Privatnummer natürlich. Ja, kurz nach 10, da werden wir ihn ja wohl noch nicht aus dem Bett holen. Setzen Sie sich doch, Madame. Sie sehen ganz erschöpft aus. Danke, Herr Galetti. Es kann ja nicht mehr lange dauern. Hallo? Ist dort die Wohnung von Herrn Direktor Gerval? Ja, könnte ich bitte Ihren Gatten sprechen, Madame Gerval? Ich bedauere sehr, wenn ich störe, aber es ist dringend. Hier spricht Kriminalkommissar Clément. Ja, danke, ich warte. Ja, Herr Direktor Gerval? Kommissar Clément, ich hätte gerne eine Auskunft. Ja, doch, es ist wichtig. Sie fahren doch einen dunklen Citroën, einen Coupé. Ah ja, danke. Und die Nummer bitte? Ja, dann stimmt alles. Nein, kein Verkehrsdelikt, nur eine Auskunft. Ich sagte doch schon. Hielten Sie heute Abend mit Ihrem Wagen auf einem Parkplatz in der Gegend von Sèvres? Im Wald südlich der Autobahn? An der Nationalstraße 187. Ja, an der Nationalstraße 187? Zwischen 5:30 und 6 ungefähr heute Abend? Bitte? Ja, ich habe verstanden. Um diese Zeit waren Sie noch in Ihrem Büro. Und haben es erst nach 7 Uhr verlassen. Ja, und Ihr Wagen? In der Garage. Das wissen Sie genau. Danke, das wäre alles. Entschuldigen Sie die Störung. Erlauben Sie, Herr Kommissar. Sie haben doch gehört. Das ist unmöglich. Herr Direktor Gerval, hier Robert Galetti. Nein, Sie kennen mich nicht, aber Herr Gerval, bitte, Sie müssen sich doch erinnern. Es ist sehr wichtig. Heute Abend zwischen 5:30 und 6 parkten Sie mit Ihrem Citroën. Aber ich kam doch an Ihren Wagen. Sie saß mit einer Dame. Ich bat Sie um Feuer und Sie gaben mir eine Schachtel Streichhölzer. Aber Sie müssen sich doch erinnern. Nicht? Er kann sich nicht erinnern? Er sagt, er war nicht dort. Nein, das verstehe ich nicht. Aber ich, Madame. Und Sie sollten einsehen. Aber die Nummer stimmt doch. Und er hat einen dunklen Citroën. Wer weiß, wann und wo er Ihnen mal aufgefallen ist. Geben Sie es auf, der Fall liegt doch klar. Soll ich die Sûreté benachrichtigen, Chef? Dann muss ich Madame in der Autonummer geirrt haben. Es gibt gar keine andere Erklärung. Ich habe mich nicht geirrt. Es gibt nur eine einzige Erklärung. Nein, warten Sie noch, Fabien. Ich möchte den Herrn von der Sûreté ein Geständnis vorlegen. Man hat ja schließlich seinen Ehrgeiz. Es gibt nur eine einzige Erklärung für alles. Sie beide waren gar nicht auf dem Parkplatz. Sie kamen auch nicht erst um 7:30 zurück. Zwischen 5:30 und 6 waren Sie schon hier im Hause. Wer von Ihnen dann Verviers in die linke Schläfe schoss? Möchte er glauben, Sie, Galetti? Sie sind ja verrückt. Heute erst habe ich Madame Verviers kennengelernt und dann gleich ein Komplott, um Ihren Mann umzubringen. Das ist doch lächerlich. Was sollten wir überhaupt für einen Grund gehabt haben? Vielleicht war Ihr Mann mit einer Scheidung gar nicht so einverstanden, wie Sie es behaupten, Madame. Fragen Sie Rechtsanwalt Duhamel. Er wird Ihnen bestätigen, dass wir uns darüber völlig einig waren. Es wird geschehen. Es gibt aber noch ein anderes Motiv für diesen Mord. Ein viel eindeutigeres. Im Schreibtisch Ihres Mannes lag sein Scheckbuch, Madame. Ich nahm mir die Freiheit, darin zu blättern. Vor etwa 6 Wochen stellte er einen Scheck über mehr als 2000 Francs aus. Für die Sécurité-Versicherungsgesellschaft hier in Paris. War das vielleicht eine Versicherungsprämie? Ich weiß von keiner. Vielleicht für eine Lebensversicherung Ihres Mannes zu Ihren Gunsten, Madame? Na, das wird sich ja feststellen lassen. Ich weiß nichts davon. Und Sie natürlich auch nicht, Galetti. Aber wegen nichts und wieder nichts schießt man doch nicht einen Menschen über den Haufen. Ich kann nur immer wiederholen, ich habe Madame heute zum ersten Mal gesehen. Wir haben eine Probefahrt mit ihrem Wagen gemacht. Zwischen 5:30 und 6 hielten wir auf dem Parkplatz. Wo auch Direktor Gerval mit seinem Citroën hielt, nicht wahr? Ja. Nur, dass er sein Büro in eben demselben Citroën erst gegen 7 Uhr verließ und nie auf diesem Parkplatz war. Warum glauben Sie uns nicht? Das ist ein bisschen viel verlangt. Tja, Fabien, wenn Sie mich jetzt mal mit der Sûreté verbinden würden, mit Inspektor Daniel. Ja. Herr Kommissar. Gleich, Madame. Warten Sie noch, Fabien. Ja. Suchen Sie Rechtsanwalt Duhamels Telefonnummer raus. Die Privatnummer in seinem Büro ist er jetzt bestimmt nicht mehr zu erreichen. Rufen Sie ihn an und bitten Sie ihn, hierher zu kommen, wenn es sich ermöglichen lässt. Seine Nummer muss in Andrés Telefonverzeichnis stehen. Fabien, erledige ich das schon. Und wollten Sie mir nicht etwas sagen, Madame? Ja, es hat keinen Sinn mehr, Robert. Kommissar Clément muss erfahren, wie alles gewesen ist. Ein guter Entschluss, Madame. Gehen wir nach nebenan. Ich möchte Sie einmal alleine hören. Vergessen Sie das Telefonat nicht, Fabien. Ich suche schon die Nummer heraus. Es wäre mir aber lieber... Darf ich bitten? Ich sehe nicht ein, warum Herr Galetti nicht mit anhören soll, was ich Ihnen zu sagen habe. Eben deswegen, Madame. Ihnen bitte die volle Wahrheit. Galetti ist für Sie durchaus keine Bekanntschaft von heute, nicht wahr? Nein. Ihr Geliebter? Ja, wir lieben uns. Warum soll ich es leugnen? Aber Ihr Mann wusste nichts davon. Er ahnte wohl etwas, dass es da einen anderen gab. Und dass ich seinetwegen auf die Scheidung drang. Mit der Ihr Mann nicht einverstanden war? Doch, er war einverstanden, aber... Sehen Sie, André war ein schamloser Egoist. Für sich nahm er jede Freiheit in Anspruch, mit jedem hergelaufenen Weibsbild. Und er hätte sich auch ohne weiteres von mir getrennt, aber wenn er erfahren hätte, dass es wirklich einen anderen Mann in meinem Leben gibt, nie hätte er in eine Scheidung eingewilligt. Solche Männer gibt es sicher, aber sie deswegen gleich über den Haufen schießen? Es war ja ganz anders. Die Probefahrt in meinem Wagen war natürlich Lüge. In dem Café am See waren wir schon öfter gewesen. Wir sprachen über die Chancen einer Scheidung, Robert Galetti und ich. Wer weiß, zum wievielten Mal. Um 5 brachen wir dort auf und kamen gegen 6 hierher zurück. Also doch gegen 6. Ich sah Licht in Andres Arbeitszimmer. Er musste mit einer früheren Maschine aus Bordeaux zurückgekommen sein, ganz unerwartet. Robert bestand darauf, sich mit André auszusprechen. Ihm zu sagen, wie es um uns beide stand und auf eine Scheidung zu dringen. Hätte ich ihn nur davon abhalten können. Er brauchte ja gar nicht viel zu sagen. André erriet gleich, worum es ging. Ein paar Worte und dann... Es war schrecklich. Es ging ja alles so schnell. Auf einmal hatte er die Pistole in der Hand. André, meine ich. Und er zielte auf mich. Er kannte sich selbst nicht mehr vor Wut. Und da sprang Robert auf ihn zu. Er griff nach Andres Hand, nach der linken Hand mit der Pistole... Und ich sah nur, wie sie miteinander rangen und dann plötzlich der Schuss und André sank in seinem Sessel zurück. Also, ein unglücklicher Zufall. Sie glauben mir natürlich nicht. Das war doch wohl noch nicht alles. Können Sie sich vorstellen, was dann geschah? Zuerst waren wir wie gelähmt. Robert wollte sich gleich der Polizei stellen. Ich widersprach. Wer weiß, ob man ihm glauben würde. Ich weiß nicht mehr, was wir sagten. Nach einer Stunde hatte ich ihn endlich überredet. Mein Vorschlag war es, dass es wie ein Selbstmord aussehen sollte. Der Schuss hatte ja in die Schläfe getroffen. Selbstmord war allerdings ein naheliegender Gedanke. Sie glauben mir nicht. Ich sehe sie Ihnen doch an. Immerhin, wenn ich an all die Fehler denke, die Sie machten, dann möchte ich Ihnen beinahe glauben, Madame. Wir waren völlig kopflos. Es war natürlich Galettis Zigarette in dem Aschenbecher. Ja. Aber was sollte die aufgebrochene Tür zur Terrasse? Ja, als es geschehen war, wollte Robert Hilfe herbeirufen. Vielleicht, dass es noch nicht zu spät war, dass es für André noch Rettung gab. Die Tür war abgeschlossen, wie gewöhnlich. Robert rüttelte daran, bis sie nachgab. Aber ich riss ihn wieder zurück. Ich hatte gesehen, dass jede Hilfe zu spät gekommen wäre. Dann arrangierten sie den Selbstmord. Und viel Zeit durften sich dabei nicht lassen. Da kommt es natürlich zu solchen unglaublichen Fehlern. Da wischt man Fingerspuren weg, die sich gerade auf der Pistole befinden müssten. Da wirft man die Waffe auf die verkehrte Seite hin. Na, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Dann glauben Sie mir also doch? Dazu müsste ich erst einmal Galettis Aussage haben. Fragen Sie ihn doch. Wenn ich ihm sage, dass alles Leugnen keinen Sinn mehr hat... Das werde ich ihm schon klar machen. Lassen Sie mich bitte dabei sein. Ja, Augenblick. Fabien? Bedauere, Chef. In Dürmels Wohnung meldet sich niemand. Das ist im Augenblick nicht so wichtig. Herr Galetti? Ja, Herr Kommissar. Ich hätte mich jetzt gerne mit Ihnen unterhalten. Bitte, kommen Sie ran. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Das werden Sie sich noch überlegen. Madame, gehen Sie bitte mit Fabien nach nebenan. Ich denke, ich kann dabei sein. Es ist ein Missverständnis. Robert, ich habe Kommissar Clément die Wahrheit gesagt. Du brauchst nur alles zu bestätigen. Fabien? Kommen Sie, Madame. Ich habe ihm erklärt, dass alles nur ein unglückseliger Zufall ist. Kein Wort werden Sie aus mir herausbringen. Das ist auch gar nicht mehr nötig. Madame Verviers hat ein volles Geständnis abgelegt. Dass sie ihre Geliebte ist und dass der Mord an Verviers eine abgekartete Sache war. Das kann sie gar nicht gesagt haben. Dass Sie den Schuss auf Verviers abgaben, um ihn aus dem Weg zu räumen. Ich bewundere Ihre Fantasie. Das Kompliment müssen Sie Madame machen. Diese neue Version stammt nämlich von ihr. Ich bin mir nur noch nicht im Klaren darüber, ob sie die Wahrheit gesagt hat. Da, Frauen sind unberechenbar und rücksichtslos, wenn es um die eigene Haut geht. Also, wer erschoss Verviers? Sie oder Madame? Keiner von uns beiden. Also kommen Sie mir jetzt nicht mit dem unbekannten Dritten oder mit diesem famosen Alibi auf dem Parkplatz, ja? Jedes Wort davon ist wahr. Ja, ist nur schade, dass der Herr Gerval das Gegenteil behauptet. Ich weiß nicht, warum er es abstreitet. Weil diese Begegnung auf dem Parkplatz niemals stattgefunden hat. Naja, gleich 10:30. Das ist eine komische Besuchszeit. Sie können es sich jetzt noch überlegen, Galetti. Ich gehe nur die Haustür öffnen. Pardon, mein Name ist Duhamel. Ah, wir kennen uns doch schon, Herr Rechtsanwalt. Kommissar Clément? Ja. Dann komme ich also doch zu spät. Ich befürchtete es schon. Ja, bitte kommen Sie rein. Sie kommen zu spät, was wollen Sie damit sagen? Verrier ist tot, nicht wahr? Ja, aber wie kommen Sie darauf? Hier dieser Brief, Herr Kommissar. Ich fand ihn eben erst, vor etwa 10 Minuten. Den ganzen Tag über hatte ich in Paris zu tun gehabt, Prozesse, Verhandlungen. Kam jetzt noch rasch auf einen Sprung in mein Büro. Es liegt in der Rue Jacot, ganz in der Nähe. Ja, ich weiß. Eigentlich wollte ich nur nachsehen, ob mit der Mittagspost etwas gekommen war. Ich erwartete einen wichtigen Brief aus Dieppe. Stattdessen fand ich einen Zettel meiner Sekretärin vor, dass Herr Verrier gegen 5 Uhr sehr erregt in mein Büro gekommen sei. Als er mich nicht antraf, ließ er einen Brief für mich zurück. Ich las ihn auch gleich und kam selbstverständlich sofort hierher, um vielleicht dann doch noch... Vielen Dank, dass Sie mir den Brief gleich gebracht haben. Wann geschah es? Gegen 6. Sie hätten Verrier nicht mehr zurückhalten können. Ich kann es noch gar nicht fassen. Jetzt ist wohl nicht der Augenblick, Madame Verrier mein Beileid auszusprechen? Nein, bestimmt nicht. Dann werde ich Sie morgen anrufen. Guten Abend, Herr Kommissar. Guten Abend. Das zu glauben. Herr Kommissar, ich habe es mir überlegt. Barriere? Chef? Kommen Sie rein und bringen Sie auch mal damit. Robert, du hast doch hoffentlich nicht... Bitte keine Unterhaltung. Setzen Sie sich, wenn Sie wollen, aber ich glaube, es lohnt sich gar nicht erst. Der Brief hier ist nicht lang. Das Briefpapier und die Handschrift müssten Ihnen eigentlich bekannt vorkommen, Madame. Von André? Von Ihrem Mann an Rechtsanwalt Duhamel, der leider erst jetzt dazu kam, den Brief zu lesen. Mein lieber Duhamel, hören Sie gut zu, Madame. Und Sie auch, Galetti. Ich schreibe Ihnen für den Fall, dass ich Sie in Ihrem Büro nicht antreffe. Es ist alles aus. Ich komme soeben aus Bordeaux. Charpentier weiß, dass ich die 30.000 Francs verspekuliert habe, die er bei mir deponierte. Anzeige hat er bereits erstattet. Dann werden auch die anderen Unterschlagungen herauskommen. Unter 12 Jahren würde ich nicht davonkommen und ich bin 56. Da lohnt es sich einfach nicht mehr. Ohne Geld ins Ausland fliehen wäre sinnlos. Vielen Dank für Ihren guten Willen. Aber mir kann kein Mensch mehr helfen. Es ist unmöglich, dass er sich das Leben genommen hat. André war gar nicht der Mensch dazu. Der Brief ist noch nicht zu Ende. Wenigstens einen Trost habe ich. Das dürfte Sie besonders interessieren, Madame. Nicole wird leer ausgehen. Bei Selbstmord zahlt während der ersten beiden Jahre keine Versicherung, nicht einen Sou, wird sie von den 50.000 Francs erhalten, auf die ich vor 1,5 Jahren mein Leben zu ihren Gunsten versicherte, als ich noch nicht durchschaut hatte, was für ein eigensüchtiges Biest sie ist. So ein Schuft, so ein Niederträchtiger. Das ist kein sehr schöner Nachruf für Ihren teuren verstorbenen Madame, aber ich kann es Ihnen nachfühlen. Dieser Brief beweist natürlich gar nichts. Zumindest ist doch wohl, dass Verrier Selbstmord beging. Ach, und vor noch nicht 10 Minuten sollte es unbedingt ein Mord gewesen sein. Tja, denken Sie mal an. Wissen Sie, es ist keine Seltenheit, dass man einen Mord als Selbstmord zu tarnen sucht, wenn einem nichts Besseres einfällt. Aber einen Selbstmord hinterher als Mord zu frisieren, also mir jedenfalls ist sowas noch nicht vorgekommen und ich möchte nur wissen, wer von Ihnen beiden diesen glorreichen Einfall hatte. Sie vielleicht, Madame? Lassen Sie mich zufrieden. Also wenn ich mir vorstelle, wie Sie mit Galetti ins Haus kamen und Ihr Mann tot, Gott sei Dank, jetzt steht er uns ja nicht mehr im Wege, das dürfte ja wohl Ihre erste Reaktion gewesen sein, aber dann plötzlich die Erkenntnis, bei Selbstmord ist es ja nichts mit den 50.000 Francs von der Lebensversicherung. Immerhin schalteten Sie schnell und gar nicht mal so ungeschickt. Dann musste der Selbstmord eben wie ein Mord aussehen. Wie ein Mord, den der Mörder als Selbstmord tarnen wollte. Also riefen Sie mich... Hatten aber vorher alles schon so arrangiert, dass einem nicht ganz auf den Kopf gefallenen Kriminalkommissar unbedingt der Verdacht kommen musste, halt, hier ist etwas faul, hier soll ein Mord vertuscht werden. Das musste ja unbedingt so aussehen, wenn Ihnen die Versicherungssumme nicht durch die Lappen gehen sollte. Und Sie halten uns für so dumm, dass wir uns mit aller Gewalt selbst in Verdacht bringen wollten. Aber Madame, Sie rechneten natürlich mit Ihrem Alibi auf dem Parkplatz. Der Mann im dunklen Citroën musste Ihnen doch bestätigen, dass Sie um 6 Uhr dort gewesen waren. Hat er es vielleicht bestätigt? Ja, da muss wohl etwas schiefgegangen sein, denn Sie waren zur angegebenen Zeit auf dem Parkplatz. Daran zweifle ich jetzt nicht mehr. Aber Madame fand sich auch mit dieser neuen Situation bewundernswert schnell zurecht. Kein Selbstmord unter keinen Umständen. Es ging ja um die Versicherung. Aber jetzt ohne jedes Alibi, auch um Himmels Willen kein Mord. Also rasch eine neue Geschichte erfunden, nicht ganz so gut wie die erste. Ihr Mann ging mit der Pistole auf sie los, Galetti sprang dazwischen, Ringkampf und Schuss. Ach, jetzt willst du es mir anhängen. Robert. Ich bitte Sie, wenn das kein Fall von Notwehr gewesen wäre. Telefonchef. Ja, ich bin ja nicht taub. Na, gehen Sie doch mal ran. Hallo? Ja, ist da. Das war gar nicht so ungeschickt ausgedacht. Und trotzdem wäre es beinahe zum Bumerang für Sie geworden. Wenn Ihr Mann diesen Brief an Rechtsanwalt Duhamel nicht geschrieben hätte, kein Gericht der Welt hätte Ihnen dieses abgeklapperte Märchen von dem Kampf um die Pistole und dem Zufallstreffer in die Schläfe abgenommen. An Ihnen beiden wäre es schließlich hängen geblieben, dieser Mord, der gar keiner war. Tja, unverdientes Glück haben Sie gehabt. Irreführung der Polizei. Leider wird für Sie wohl nicht mehr dabei herauskommen. Einen Augenblick bitte. Für Sie, Chef. Für mich? Herr Direktor Gervain. Wer? Na, der vom Parkplatz. Sie werden sich wundern. Na, geben Sie mal her. Hallo? Kommissar Clément. Ja, Herr Gervain? Ja, wie kommen Sie denn darauf, gerade hier anzurufen? Ach, Sie hatten auf dem Revier nach mir gefragt. Also, was gibt es? Ihre Aussage widerrufen? Bitte noch einmal. Dann stimmt es mit der Begegnung auf dem Parkplatz. Aber warum in drei Teufelsnamen haben Sie das nicht gleich gesagt? Moment. Was hat denn Ihre Frau damit zu tun? Na schön, na. Und wenn sie auch im Zimmer war, als wir miteinander telefonierten. Aber warum sollte sie denn nichts davon wissen? Ach, Sie waren mit Ihrer Sekretärin. Naja, zur Not kann ich das natürlich verstehen, obwohl ich nicht verheiratet bin. Was? Ein Protokoll aufnehmen? Nein, ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Der Fall ist erledigt. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Bumerang. Ein Kriminalhörspiel von Werner E. Hinz. Die Mitwirkenden waren Nicole Verwier, Andrea Jonasson, Kommissar Clément, Hans-Jörg Felmi, Robert Galetti, Harald Leibniz, Kriminalassistent Fabien, Horst Sachtleben, Rechtsanwalt Duhamel, Werner Schwier. Musik Frank Duval. Ton und Technik Günter Hess und Dagmar Schland. Aufnahmeleitung Hans Eichleiter. Regie Heinz-Günther Stamm.